66 Jahre nach Christus warf Titus die letzte jüdische Empörung zu Boden, zerstörte das ewig revolutionäre Jerusalem und löste die jüdische Nation vollständig auf. Das hebräische Volk zerstob in alle Winde und ließ sich in allen damals bekannten Kulturländern nieder, leider nicht ohne den Keim des sittlichen und wirtschaftlichen Verfalls in sie zu verpflanzen. Allen Staaten, nach denen sie kommen, sind sie verderblich geworden, sie haben deren raschen Verfall herbeigeführt. In Rom finden wir die Juden bereits 150 vor Christus. Der gewiss nicht judenfeindliche Professor Mommsen sagt, wie zahlreich selbst in Rom die jüdische Bevölkerung bereits vor Caesar war und zugleich wie landmannschaftlich eng die Juden auch damals zusammenhielten, beweist die Bemerkung eines Schriftstellers dieser Zeit, dass es für den Statthalter bedenklich sei, den Juden in seiner Provinz zu nahe zu treten, weil er dann sicher darauf zählen dürfe, nach seiner Heimkehr von den hauptstädtischen Pöbel ausgepfiffen zu werden. Auch zu jener Zeit war das vorwiegende Geschäft der Juden der Handel. Mommsen bezeichnet die Juden in Rom als ein Ferment der nationalen Dekomposition, den Gärstoff der Zersetzung. Unter fremden Völkern äußert sich das jüdische Wesen allezeit revolutionär, so auch in Rom. Schon Caesar war mit ihnen im Bunde und verschaffte ihnen besondere Vorteile und Privilegien. Die Juden veranlassten wiederholt Aufstände und wurden deswegen von Claudius aus Rom verjagt. Ebenso erging es ihnen unter Domitian. Unter Alexander Severus kehrten sie nach Trastevere, dem Stadtteil auf der rechten Seite der Tiber, zurück, das sie bis in das späte Mittelalter bevölkerten. In Ägypten hatten die Juden durch ihre starke Beteiligung an schikanösen und blutsaugerischen, aber desto rentableren Finanzgeschäften, und zwar meist durch das wucherische Monopol des Papyrushandels und durch rücksichtslose Beitreibung der erpachteten Zölle und Abgaben, bei den Volksmassen sich verhasst gemacht. Unter anderem hatte der Bruder des jüdischen Philosophen Philo das hohe Amt eines Alabarchen, eines Oberzöllners, erlangt. Der Hass gegen die Juden war darum stark und es bedurfte nur einer geringen Herausforderung, um die angesammelte Volkswut zum Ausbruch zu bringen. Das geschah im Jahre 38 nach Christus in Alexandria, wo das anmaßende Auftreten des jüdischen Königs Agrippa und seines frechen Gefolges eine ausgedehnte Judenverfolgung erregte. Es ist also unzutreffend, wenn von jüdisch beeinflussten Schriftstellern behauptet wird, christliche Intoleranz und mittelalterlicher Fanatismus seien der Urquell des Elends und Unrechts aller Judenverfolgungen. In Wahrheit bestand der Judenhass schon allerwegen, ehe es ein Christentum gab. In Griechenland und im Oströmischen Kaiserreich bot man den Juden Land an, wenn sie sich als Kolonisten niederlassen wollten, aber das fiel ihnen nicht ein. Dafür wussten sie in den Städten festen Fuß zu fassen. Fand sich auch zunächst niemand, der mit ihnen in Verkehr treten wollte, so verlor sich nach und nach der Widerwille und sie wirkten als Ärzte, Kräutersammler, Wahrsager und dergleichen, bis sie sich zuletzt auf ihr bevorzugtes Gebiet, den Handel und die Geldleihe, warfen. Der Reichtum machte sie aber bald übermütig, sie verspotteten die christliche Landesreligion. Schon Konstantin sah sich genötigt, jedem Juden mit dem Feuertode zu drohen, der auf die Christen Steine warf oder sie in anderer Weise angriff. Honorius Arcadius Justinian nahm die zu ihren Gunsten erlassenen Gesetze zurück. Trotzdem wuchs ihr Handel und Wucher, ihre Macht und ihre Anmaßung. Um 690 unter Justinian den Ersten fanden in Griechenland offene Verfolgungen der Juden statt. Letztere wussten aber, einen Aufstand anzuzetteln, der dem Fürsten die Krone kostete und auf Jahrzehnte hinaus das Land in Unruhe stürzte. In Spanien finden wir Juden seit etwa 320 nach Christus. Sie hatten die größten Freiheiten inne, sodass Granada und Tarragona fast vollständige Judenstädte waren. Wenn auch einzelne Herrscher kleine Einschränkungen gegen sie erließen, so waren doch diese im Verhältnis zur Behandlung der übrigen Bevölkerung milde. Als die Juden aber 694 ein Komplott mit ihren afrikanischen Genossen eingefädelt hatten, um den spanischen König zu beseitigen, ließ dieser durch das Konzil von Toledo die Güter der Juden beschlagnahmen und sie vertreiben oder zur Annahme des christlichen Glaubens nötigen. Es folgte der Einfall der Araber, denen die Juden durch Verrat die meisten Städte in die Hände lieferten. Solange die Araber im Lande waren, gelangten die Juden zu Reichtum und hohem Ansehen. Einige erhoben sich zu Staatssteuerpächtern und Finanzministern, viele erhielten den Adel. So war der jüdische Arzt Chistai Schatzmeister und intimer Ratgeber des Kalifen Omar von Cordova und Samuel Halevi Großvezier von Granada. Ganz Aragonien war den Juden verpfändet und zahlreiche Privilegien, zum Beispiel das Vorrecht des Judeneides vor Gericht und andere, missbrauchten sie zur Beherrschung des Landes. Als 1492 die Christen wieder Oberhand erhielten, ließen Ferdinand und Isabella von Kastilien die Juden, die nicht zum Christentum übertraten, aus dem Lande verweisen. Sie durften von all ihrem Reichtum nur das Notwendigste mitnehmen. Doch schmuggelten sich viele durch, verbargen sich an heimlichen Orten oder bei ihren getauften Stammesgenossen, die im Lande blieben. Die Ausgewiesenen flohen zunächst nach Portugal. Als sie auch dort nicht geduldet wurden, siedelten sie nach Bosnien, Serbien, Türkei, Italien und den Niederlanden über. Doch viele Tausende ließen sich zum Schein taufen, blieben zurück und gaben sich öffentlich als Christen aus, hielten aber durch mündlich überlieferte Geheimgesetze untereinander verbunden, Jahrhunderte hindurch zu den übrigen Juden im Auslande. Diese waren die sogenannten Maronos, Maranen. Der jüdische Arzt Isaac Oborius gesteht aus eigener Anschauung, die in Kastilien und Portugal zurückgebliebenen Maranenfamilien haben sich gestützt auf ihren Reichtum mit den edlen Geschlechtern verheiratet. Auch alle Mönch- und Nonnenkloster sind voller Juden, Domherren, Inquisitoren und Bischöfe stammen meistens von Juden her. Der berüchtigte Großinquisitor und Ketzerverfolger Thomas von Torquemada 1420 bis 1498 und sein Helfershelfer Gesa waren getaufte Juden. Erst seit 1852 dürfen die Juden nach Portugal und seit 1876 nach Spanien zurückkehren. Auffällig ist das Verhalten Karls des Großen gegen die Juden. Er erwies sich als ein ausgesuchter Begünstiger derselben, gewährte ihnen völlig gleiche Rechte mit den Eingeborenen und zog noch eine bedeutende Zahl aus Italien herbei. Er ließ seine Geldgeschäfte durch den Juden Ephraim besorgen und betraute ihn sogar mit einer wichtigen politischen Mission nach Byzanz. Da Karls Abstammung in Dunkel gehüllt ist, darf man hier vielleicht einen Zusammenhang mit dem Judentum suchen. Das würde auch einen Schlüssel bilden für seinen geradezu fanatischen Hass gegen das Germanentum, dessen völlige Ausrottung sein heimliches Trachten gewesen zu sein scheint. Was dieser Tyrann als Werkzeug der römischen Kirche vollbrachte, hat ihm eine allzu günstige Beurteilung eingetragen. In Wahrheit ist er der Zerstörer der germanischen Kultur, der Ausrotter des besten Teiles der Sachsen, und wir sind heute mit Mühe darauf bedacht, die Fäden des deutschen Geisteslebens dort wieder anzuspinnen, wo Karl der Grausame sie brutal zerrissen hat. Dadurch, dass alle Taten Karls durch die kirchliche Brille gesehen wurden, sind sie in ein allzu mildes Licht gerückt worden. Die Hinrichtung von 4.500 edlen Sachsen zu Pferden hat ihm den Namen der Sachsenschlechter eingetragen. Auch die Nachkommen Karls zeigen merkwürdige judenfreundliche Züge. Sein Sohn Ludwig der Fromme erließ den Juden viele Abgaben, da seine Gemahlin Judith für die Juden schwärmte. Italien hatte verhältnismäßig wenig Juden und diese waren lange Zeit nicht der geringsten Verfolgung ausgesetzt. Gregor der Erste von 590 bis 604 entwickelte zwar großen Eifer, sie zu bekehren, doch versuchte er dies nur durch Überredung. Erst Innozenz der Dritte nahm gegen sie Partei und bewies sich als mächtiger Gegner. Nachdem er sich bereits 1205 gegen sie erklärt hatte, veranlasste er, dass 1209 auf dem Konzil von Avignon die Übertragungen von Ämtern an die Juden untersagt und ihnen verboten wurde, christliche Dienstboten zu halten.